Die polnischen Behörden haben in der Gegend von Brest-Litovsk Versetzungslager für etwa 30.000 deutsche Volksangehörige eingerichtet, aus denen nicht das Geringste in die Außenwelt dringt. In den Mauern dieser Verschleppungslager schmachten bereits mehrere tausend verschleppte Deutsche aus den Westprovinzen Polens. Die Lager sind besonders für Geiselverhaftungen vorgesehen. Wer die Zustände in den polnischen Gefängnissen kennt, die bekanntlich von Schmutz und Unsitzen verstrotzen, und wer weiß, welcher Grausamkeit gerade die polnischen Gefängniswärter fähig sind, wird sich ein Bild von den ungeheuerlichen Verhältnissen machen können, unter denen die Deutschen in den Verschleppungslagern von Brest-Litovsk zu leiden haben. In Ostoberschlesien haben die polnischen Behörden zu einem neuen Schlag gegen die deutsche Volksgruppe aufgeholt. Es wurden erneut unzählige Hausdurchsuchungen durchgeführt und umfangreiche Verhaftungen deutscher Volksangehöriger vorgenommen. Die Zahl der gestern in Ostoberschlesien verhafteten Deutschen wird auf über 300 geschätzt. Unter diesen befinden sich wiederum viele Frauen und Minderjährige. Die Verhaftungen erfolgten wiederum unter den schwersten Misshandlungen der gehetzten Deutschen, die wie Tiere behandelt und fortgeschleppt wurden. Ihrer wartet in den polnischen Kerkern und im Verschleppungslager Brest-Litovsk ein grausames Schicksal. Es wird immer deutlicher, dass es den Polen ausschließlich darum geht, das Deutschtum in Ostoberschlesien offenbar völlig aufzurotten. Zehntausende Deutsche sind angesichts des blutigen Terrors bereits geflüchtet. Ein großer Teil hält sich verborgen, während tausende deutscher Männer, Frauen und Kinder in die Gefängnisse oder Verschleppungslager gekerrt wurden. In der letzten Nacht erlebten die Deutschen dieses Gebietes wiederum eine wahre Schreckenslage. Die bewaffneten aufständischen Horden hatten auf ein bestimmtes Stichwort von oben her freie Hand erhalten und tobten sich in wüster Weise aus. Während man sich bisher auf polnischer Seite darauf beschränkt hatte, Deutsche zu misshandeln und blutig zu schlagen, wurden in der vergangenen Nacht sogar Bombenanschläge auf mehrere deutsche Gebäude verübt. Gegen 2 Uhr nachts wurden die Bewohner von Katowice durch mehrere aufeinanderfolgende schwere Explosionen aus dem Schlaf geschreckt. Kurze Zeit darauf erfuhr man, dass gegen die deutsche Volksschule, gegen das Verlagsgebäude und die Druckerei des Oberschlesischen Kurier und gegen das Verwaltungsgebäude des Deutschen Volksbundes in Katowice Sprengstoffattentate verübt worden waren. Alle drei Gebäude wurden dadurch schwer beschädigt. Es muss befürchtet werden, dass die Vorfälle der vergangenen Nacht einen Auftakt zu neuen blutigen Ausbreitungen der bewaffneten aufständischen Horden gegen die wehrlose deutsche Bevölkerung bilden.